Vermutlich hat er das abgelehnt. Das hat er. Er sagt, ich soll mich an einen völlig Fremden wenden. Sein erster Vorschlag war, irgendeinen Geistlichen zu nehmen, aber ich habe seit meinem 12. Lebensjahr keinen Fuß mehr in eine Kirche gesetzt und verspüre auch nicht das Bedürfnis, das noch einmal zu tun. Was auch immer ich zu glauben beginne, weiß ja selbst noch nicht recht, was das eigentlich ist. Ich muss mich nicht auf eine Kirchenbank setzen, um es zu stärken. Jamieson, selbst kein Kirchgänger, nickte. Randy hat gesagt, sprich einfach jemanden im Grand Park, im Washington Square Park oder im Central Park an und bitte ihn, dir zuzuhören, während du deine Fehler aufzählst. Falls erforderlich, versüße ihm den Deal, indem du ihm ein paar Dollar anbietest. Frag so lange, bis sich jemand bereit erklärt, dir zuzuhören. Er meint, das Schwierigste daran wäre, überhaupt wen anzusprechen, und da hat er recht. Bin ich... Ihr erstes Opfer waren die Worte, die Jamieson durch den Kopf schossen, was er dann aber nicht ganz fair fand. Bin ich die erste Person, die Sie darauf ansprechen? Die zweite. Ich habe es gestern bei einem Taxifahrer versucht, der gerade Feierabend hatte, aber der hat gemeint, ich soll Leine ziehen. Jamieson dachte an einen alten New Yorker Witz. Auf der Lexington Avenue spricht ein Ortsfremder einen Mann an und fragt, können Sie mir sagen, wie ich zum Rathaus komme oder soll ich mich einfach verpissen? Er beschloss, den Mann in dem Yankees-Outfit nicht aufzufordern, sich zu verpissen, er würde zuhören. Und wenn er sich das nächste Mal mit seinem Freund Alex, einem Rentnerkollegen, zum Mittagessen traf, hätte er etwas Interessantes zu erzählen. Okay, legen Sie los. Jack griff in die Hoodie-Tasche, zog einen Zettel hervor und faltete ihn auseinander. Als ich in der 4. Klasse war, wenn das Ihre Lebensgeschichte wird, geben Sie mir vielleicht doch lieber den 20er. Mit der freien Hand griff Jack wieder in die Bauchtasche, aber Jamieson winkte ab. War nur ein Witz. Sicher? Ja, aber ziehen Sie es nicht zu sehr in die Länge. Um 8:30 habe ich nämlich einen Termin. Das stimmte natürlich nicht, und Jamieson fand es nur gut, kein Alkoholproblem zu haben, wurde in den AA-Meetings, an denen er gelegentlich im Fernsehsessel teilnahm, doch immer wieder betont, dass Ehrlichkeit für die Betroffenen das Allerwichtigste sei. Ich soll schnell machen, alles klar. Also los. In der 4. Klasse habe ich mich mit einem anderen Jungen geprügelt. Ich habe ihm die Lippe und die Nase blutig geschlagen. Als wir zum Rektor mussten, habe ich behauptet, er hätte meine Mutter beleidigt. Er hat das natürlich abgestritten, aber wir wurden beide mit einem blauen Brief für die Eltern nach Hause geschickt. In meinem Fall natürlich nur für meine Mutter, weil mein Vater uns schon verlassen hat, als ich noch 2 war. Und was war mit der Beleidigung? Es war gelogen. Ich hatte einen schlechten Tag und gedacht, es würde mir besser gehen, wenn ich mit diesem Jungen, den ich nicht mochte, Streit anfange. Warum ich ihn nicht mochte, weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich gab es einen Grund, aber ich erinnere mich nicht mehr daran. Ich weiß nur noch, dass es damals mit meiner Lügerei losging. Mit meiner Trinkerei habe ich in der Mittelstufe angefangen. Meine Mutter hatte immer eine Flasche Wodka im Gefrierschrank. Ich habe einen Schluck daraus getrunken und den dann mit Wasser wieder aufgefüllt. Irgendwann hat sie mich erwischt und der Wodka verschwand aus dem Gefrierschrank. Ich wusste zwar, wo sie ihn aufbewahrt, auf einem Regal weit oben über dem Herd, hab danach aber die Finger davon gelassen. Wahrscheinlich war es da sowieso fast nur noch Wasser. Ich hab mein Taschengeld und die Belohnung gespart, die ich für kleine Arbeiten im Haus bekommen habe, und einen alten Säufer dazu gebracht, für mich kleine Schnapsfläschchen zu kaufen. Er hat 4 gekauft und eine davon behalten. Also habe ich ihm das Trinken ermöglicht, das würde mein Sponsor dazu sagen.